Kundgabe 4892. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.5.1950. Suche zuerst das Reich Gottes. Suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Vernehmet, was ich euch zu diesem Ausspruch sagen will. Ihr könnet euch stets auf meine väterliche Fürsorge verlassen, so ihr nach meinem Willen lebt. Und mein Wille ist, dass ihr zuerst an die Bedürfnisse der Seele denkt, bevor ihr die irdische Sorge an euch herantreten lasset. So wie ihr Menschen jedoch zur Zeit eingestellt seid, werdet ihr diesen meinen Ausspruch nicht gelten lassen, denn euer Glaube ist so klein und schwach, dass es euch unmöglich erscheint, irdisch erhalten zu werden. Denn ihr setzet dies irdische Leben an erste Stelle und denket und schaffet nur für dieses. Ich aber will, dass die Seele zuerst bedacht werden soll. Und so ihr diese Bedingung erfüllt, übernehme ich die irdische Sorge für euch. Es ist dies eine Verheißung, die ich nicht umsonst gegeben habe zur Zeit meines Erdenwandels. Wusste ich doch um die immer stärker werdende Begierde nach der Materie und auch um meine Gegenmittel, die ich anwenden muss, um die Menschen zu erziehen. Ich muss die irdische Not an sie herantreten lassen, um ihre Gedanken mir zuzuwenden, und wollte ihnen das sicherste Mittel angeben, der irdischen Not ledig zu werden. Ich stellte also eine Bedingung, mein Reich zu suchen auf Erden, deren Erfüllen ich lohnen wollte, mit irdischer Fürsorge, auf dass sie völlig unbelastet die Arbeit an ihren Seelen verrichten konnten. Klar und deutlich waren meine Worte, und so, wie sie lauten, dürfen sie auch ausgelegt werden. Ich übernehme die Sorge um alle körperlichen Bedürfnisse, so wie der Mensch das tut, wozu ihm das Erdenleben gegeben ist, seine Seelenreife erhöhen, sich geistig aufwärts zu entwickeln, also mein Reich anzustreben mit allem Eifer, um selig zu werden. Wer aber nimmt diese meine Worte ernst? Wer schüttelt jegliche irdische Sorge ab, um sie mir aufzubürden im vollen Glauben an meine Hilfe? Es brauchte wahrlich keine Not auf Erden zu sein, so diesen meinen Worten Glauben geschenkt würde, der das rechte Verhältnis meiner Geschöpfe zu mir als ihrem Vater von Ewigkeit beweiset und daher auch die Erfüllung garantiert. Nur wenige haben sich selbst den Beweis geschaffen. Nur wenige sind ernstlich bestrebt, mein Reich zu erwerben und daher frei von jeder irdischen Sorge. Denn für diese wenigen sorge ich wie ein rechter Vater für seine Kinder. Ich lasse ihnen alles zukommen, wessen sie bedürfen. Und in oft wunderbarer Weise fließen diesen meine Gnadengaben zu, weil ich niemanden in irdischer Not lasse, der mir bedingungslos vertraut und mich und mein Reich zu erringen suchet. Den anderen aber ist mein Wort nur eine Redensart. Sie nehmen es nicht ernst und werden auch so lange nicht die Erfüllung meiner Verheißung erfahren, wie sie selbst mir und meinem Reich fernstehen, wie sie die irdische Welt mit ihren Gütern zu besitzen trachten und ihrer Seele dabei vergessen. Sie müssen für sich selbst sorgen, denn ich habe meine Fürsorge von dem Erfüllen der Bedingung abhängig gemacht, mein Reich zu suchen und seine Gerechtigkeit. Es wird ein jeder sich selbst überzeugen können von der Wahrheit meiner Verheißung, so wie er die Sorge um seine Seele allem anderen voranstellt, so wie er mir zustrebt und darum von mir mit aller Vaterliebe erfasst und umsorgt wird. Amen.